dir nichts verloren. Ich hab in die Treue geschworen. Ihr habt hier nichts verloren. Ich hab in die Treue geschworen. Ich hab nichts zu verlieren. Sie prüft mich auf Herz und Nähe. Ihr habt hier nichts verloren. Ich hab in die Treue geschworen. Ich hab nichts zu verlieren. Sie prüften mich auf Herz und Nähe. Ich fordere dich heraus. Komm raus aus ihrem Haus und sieh, was du getan hast, wie viele Jahre du sie geschlagen hast. Wär es nicht gerecht, wenn du jetzt ihre Last zu tragen hast? Und wenn du Fragen hast, habt ihr nichts verloren. Ich hab ihm die Treue geschworen. Ich hab nichts zu verlieren. Sie prüften mich auf Herz und Nähe. Vielleicht werden sie lange Schmerzen leiden. Vieles war und ist nicht zu vermeiden. Eure Zeit geht, unsere Zeit kommt, ist und war. Du bist ein Hauch, wir sind immer da. Wir warten auf wahre Begebenheiten. Wer glättet die Wogen und Umgebenheiten? Ihr habt hier nichts verloren. Ich hab ihm die Treue geschworen. Ich hab nichts zu verlieren. Sie prüften mich auf Herz und Nähe. Ihr habt hier nichts verloren. Ich hab ihm die Treue geschworen. Ich hab nichts zu verlieren. Sie prüften mich auf Herz und Nähe. Du bildest dir ein, weise und mächtig zu sein. Und du hältst ihn rein, seinen mächtigen, heiligen Schein. Du hältst die Hand ins Feuer für die Deinen. Doch wir da unten sind für dich nicht mit den Feinden zu vereinen. Ihr habt hier nichts verloren. Ich hab ihm die Treue geschworen. Ich hab nichts zu verlieren. Sie prüften mich auf Herz und Nähe. Ihr habt hier nichts verloren. Ich hab ihm die Treue geschworen. Ich hab nichts zu verlieren. Sie prüften mich auf Herz und Nähe. Ihr habt hier nichts verloren. Ich hab ihm die Treue geschworen. Ich hab nichts zu verlieren. Sie prüften mich auf Herz und Nähe. Ihr habt hier nichts verloren.